So, neben mir sitzt jetzt jemand, der eigentlich als Stefan Schwarz, Universalexperte, weit, weit über Wert gehandelt wird, dessen eigentlicher Name aber Nachname Pulation ist. Tach, Herr Pulation. Schönen guten Abend, aber ich denke, da wir uns ja doch schon ein bisschen länger kennen können, belassen wir es einfach beim Vornamen. Ich bin der Manni. Ja, Tag Manni. Ist ja vom Thema her auch angebracht, oder ein naheliegender Name oder umgekehrt, dein Vorname legitimiert dich geradezu, über dieses Thema zu reden. Das Thema heute sind Männer, Männer als Problem. Die erste Frage lautet im Grunde: Wie ist es eigentlich zur Entstehung des Mannes gekommen? Also wenn man sich die Welt anschaut, eine Frau ist ja ausgestattet mit im Grunde allen Organen, könnte sich quasi selbst fortpflanzen, und es gab lange Jahrtausende einer männerfreien Welt. Darauf rekurrieren ja heutzutage immer noch Feministinnen, zu Recht muss man an der Stelle sagen, zu Recht. Trotzdem ist ja irgendwann der Mann in die Geschichte eingetreten, und die Frage ist erstens, warum? Und wann ungefähr? Ja, das war ungefähr vor 2, 2,5 Millionen Jahren. Die Frauen damals in der ostafrikanischen Spalte daheim. Das heißt wirklich so. Nee, ist okay. Ich habe jetzt auch nicht als Ja. Und die Quotenwitz hatten genommen. zunächst natürlich eine sehr geringfügige Population, 2, 3, 4, 5, 6 Frauen, die sich dann aber fortpflanzen, wie du schon ganz richtig gesagt hast, und dann eine etwas stärkere Population bildeten, Durch Hochziehen oder die wie? sich Naja, wir müssen jetzt nicht über die Fortpflanzung selbst reden. gegenseitig natürlich dann auf den Wecker gingen und Horden bildeten, ja. Ja, Und also verschiedene Horden, die verschiedene die Horden, ostafrikanische ja. Spalte bevölkern. Und diese Horden mussten sich untereinander abgrenzen. Das war ganz wichtig, dass man das Territorium jeder einzelnen Horde festlegt. Ja. Und da macht es sich erforderlich, dass man das Territorium sehr gut abgrenzen kann. Ja. Nun muss man wissen, dass Frauen mit ihren kleinen Nasen, ihren kleinen Augen und ihren Ja. spitzen Gesichtern und den Ja. Wallehaaren von ferne eigentlich sehr schlecht zu erkennen Ja, sind, wenn dass man Frauen sich zum selber schwer unterscheiden können. Also schon irgendwie, sagen wir, eine Distanz von höchstens 15, 20 Meter. Da Da fangen kann man sagen, Frauen. ach, das ist ja die Gudrun oder so. Ja. Das geht Elke. ja bei Frauen also erst ab einem Abstand von Ja. ungefähr 15 Metern. Männer dagegen, sehr kantige Gesichter, Ja. große, knollige oder zinkige Nasen, ja. Ja. Ecke, Kinn, Augenbrauen, Wülst, ja. abstehende Ohren, Hohe, ja. fliehende Stirn, Sowas alles, ja. die machten sich natürlich sehr gut dort als Markierung des einzelnen Territoriums, sodass man schon auf einem Abstand von eben 100, 200 Metern sagen konnte, ah, da steht unser, Rolf, hier bin ich zu Hause. genau. Ja, also der Mann hier gewissermaßen als so eine Art Ortseingangsschild. Waren die damals auch schon gelb? Nein, die waren schwarz, es war ja Ja. in Afrika Ach so, also und schwarz. Weißes Schwarz, quasi schwarz-weiß. ja, die Zähne, also die Männer lachen ja sehr gerne und lachten den ganzen Tag, teilweise gequält wegen der großen Hitze. Und so konnten die Frauen eben Ja. sehr gut erkennen, wo sie zu Hause Ja. waren. Das hat sich Das war weiterentwickelt. jetzt der historisch erste Schritt. Wir wissen, der Mann Ja. als Ortseingangsschild, Wir und der dürfen wurde dann natürlich auch nicht vergessen, ein dass die Sch Männer auch im Profil, also wenn man sich von der Ja. Seite seinem Territorium näherte, im Profil, also eine sehr gute Ortskennung Ja. abgeben. Also eben durch die Ja. Nase und durch tiefer liegende, ebenfalls Ja. abstehende, Ja, mehr so oder dass eigentlich weniger oft auch schon ein abstehende Schattenriss irgendwie, Eigenheiten. ach, der hat aber weibische Hüften, ach, da hängen die Schultern hier, also das unterscheidet jetzt gewissermaßen mein Ortseingangsschild von einem anderen Ja, das Ortseingangsschild. war ein etwas späteres Stadium. Ah ja. Aber Aber. das war ja das Stadium. Die Männer, die zunächst als Ortseingangsschilder missbraucht wurden, wurden ja Gebraucht, kann man ruhig gebraucht, sagen. Gebraucht wurden. wurden. Und jetzt setzte dann so eine Individualisierung setzte dann Ja, ein. Jeder wollte gewissermaßen, jede Frau wollte ein eigenes Ortseingangsschild haben. ja. Das ist ja auch die Erklärung, warum es heute noch genauso viele Männer gibt wie Frauen. Jede Frau legt großen Wert darauf, einen eigenen Mann zu haben, um Ja. eben eine eigene Kennung ihres eigenen Ja. Gebietes zu Gewissermaßen besitzen. der Mann, also der Schritt des Mann, also der Mann vom Ortseingangsschild hin zur Hausnummer, kann man quasi sagen. Genau. Ja? Ja, So, hier bin dass ich zu Männer dann Hause. Ja. angestellt wurden, an die Häuser angelehnt wurden, und Frauen dann wussten, aha, hier bin ich zu Hause, hier ist jemand anders zu Hause, hier ist noch jemand anders zu Hause. Verschiedene ja, und Männer, wie Frauen natürlich so sind, so künstlerisch begabt und so, ja. Gab es natürlich sofort eine leichte Tendenz, diese einzelnen Hausnummern noch individueller zu gestalten. Also im Grunde so eine Art gegenseitiger Schönheitswettbewerb, der Kampf um die goldene Hausnummer. Ja, der Mann als Schmuckgegenstand, als Interieur. Wurde dann in die Wohnung reingenommen, kann man sagen, ne? Ja, man hat sie in die Wohnung reingenommen und man hat sie versucht eben ein bisschen, wie wir es auch von den Hunderassen kennen, ein bisschen aufzupeppen. Ja, ja. Indem man ihnen zum Beispiel lange Bärte hat wachsen lassen, indem man kleine Männer, oder große auch kurze Männer, Bärte, also Bärte, so lustige dass man, Bärte, ja, die Frauen Schnauzbärte, haben eine Menge rumexperimentiert im Grunde, ja. Ja. Wie Seidenmalerei, die Frauen haben eine Menge rumgespielt mit den Männern, eine Menge Quatsch gemacht und sich lustige Sachen einfallen dann lassen. Dann kamen eben Frauen an und sagen, guck dir mal meinen Mann an, guck mal, der hat jetzt ein Hohlkreuz, wie findest du das und so weiter. Dann kam super, dann setzte die Hohlkreuzzüchtung ein, dann war das ganze Dorf bevölkert. War nur von Hohlkreuz hip, in Männern. Dann wieder eine Ermüdung, nur noch Hohlkreuz in Männern. Sieht ja auch scheiße aus. Ja, jetzt machen wir mal einen, der vorne übergebeugt ist. Oder also so eine Sache. Naja, man darf auch nicht oder vergessen, einen mit einem steifen Bein zum Beispiel. Naja, man darf nicht vergessen, dass die Hohlkreuzer natürlich auch eine wichtige Funktion hatten. Weil wenn der Mann auf dem Rücken lag, dann im Haus, konnte man sehr gut zum Beispiel Töpfe mit Reis unter ihm warm stellen und so weiter. Und das war schon sehr wichtig. Und aber ich habe ja auch so Männer, Auswüchse, muss man sagen. Ja, oder? Männer mit O-Beinen zum Beispiel. Ja. Männer mit O-Beinen waren eine ganze Zeit ganz beliebt als Hauseingang direkt, weil man durch die Beine hindurch in die Höhle kriechen konnte. Ja. Das waren aber im Grunde, man kann das alles als Moden beschreiben eigentlich, oder? Ja. Also naja, unterschiedliche Männerzüchtungen. Aber immer auch mit einem leichten Beigeschmack von Funktionalität, wie auch keine Hunderasse richtig dysfunktional ist. Ja. So sind auch die Männer, zum Beispiel die Brustbehaarung bei den Männern, eindeutig die Funktion für die Frauen, sich mal nach dem Abspülen die Hände abzutrocknen oder mal in die Brustbehaarung zu schneuzen. Ja. So ist übrigens das Epilieren entstanden. Was ist das Epilieren? Achso, das Haare ausreißen. Das Haare ausreißen, Bei Frauen aber, oder? Nee, bei den Männern, natürlich. Männern wurden die Haare ausreißen? Ja, weil Frauen, die Schnupfen hatten, haben sich natürlich bei ihrem Mann in der Brustbehaarung entschneuzt und das ist dann hart geworden. Und als sie es dann entfernen wollten, da sind die Haare dann gleich mitgekommen. Ah ja, ja. Was heute Frauen dann wieder mit Wachs gewissermaßen machen. Ja? Ja, Ich habe auch wirklich perverse Entwicklungen, dass also dann so in Fastfood-Ketten langhaarige Männer erreicht wurden als Servietten quasi. Ja, und so überhaupt die ganze Funktionsbreite der Männer hat sich dort entfaltet. Männer zum Liebhaben zum Beispiel, ein Irrsinn. Ja. Aber sowas gab es damals. Wurden richtig gezüchtet, Männer zum Liebhaben. Wie sahen die ungefähr aus? Wie wir wahrscheinlich, war, oder? Ja, so klein. Ja, so kuschelig. Ja, freundlich. Ja, nett. Ja. Ja. Die nicht gleich zuschlagen. Lustige Fältchen an den Augen. Die Ohren man, nicht zu groß, zu babyhaft. Dem man alles Mögliche anvertrauen kann, alles erzählen kann und so. Ja. Und die das dann auch behalten oder mehr oder weniger behalten. Aber wie gesagt, ihr habt auch eine Menge Auswüchse. Ja? Also Männer mit extremer Nasen-Ohrbehaarung zum Beispiel, die bloß im Grunde, wie soll man das beschreiben? Ja, eigentlich wie Orchideen oder Rosen. Ja, also eigentlich völlig dysfunktional, nur so zur Unterhaltung. Oder auch die Phase, in der Männer extrem gefüttert wurden. Also, oh, mein Mann ist dicker als deiner, oh, meiner ist noch dicker. Ja, natürlich, man hat natürlich, und das ist ja auch heute noch immer wieder also im Versuch, zu sehen, wie dick Männer eigentlich werden können. Ja. Und da steht ja die Obergrenze eigentlich noch aus. Stimmt. Wobei man muss dann natürlich auch sagen, dass im Grunde auch so eine Art, fiese Frauen haben sich dann natürlich überpinkelt vor Lachen, wenn dann genau der Moment eingetreten ist, wo der Mann dann seinen Schniedel nicht mehr sehen konnte. Und also dann dieses Entsetzen in den Augen waren im Grunde, die wurden dann ausgestellt mit dem Entsetzen. Das Entsetzen in den Augen wurde gewissermaßen eingefroren und die wurden dann öffentlich auf Märkten zur Schau gestellt. Und Frauen sind vorbei und haben sich, wie ich es schon gesagt habe, so entstanden dann auch öffentliche Toiletten eigentlich. Die vielen exotischen Funktionen sollten uns aber trotzdem nicht vergessen lassen, dass Männer nie eine wirkliche soziale Funktion innerhalb der Frauengruppe hatte. Ja. Frauengruppen sind ja sehr kommunikativ, also Sammlerinnen beim Ausgraben von Wurzelstöcken, beim Sammeln von Beeren und Nüssen und dergleichen mehr, wird viel geredet. Man kann auch viel reden, denn Wurzelstöcke, Nüsse und Beeren haben keine Ohren, können nicht weglaufen. Man kann sich also ganz entspannt unterhalten. Ja. Und dort konnten die Männer eigentlich nie richtig ein bisschen was dazu tun. Also Männer tun. Im Grunde immer nur überflüssiger Schmutz, sowas wie Tapete. Anthropologisch ist es eine ausgemachte Tatsache, dass Frauen sprachbegabter sind als Männer und dass Männer Männer eigentlich der Rede nicht so mächtig sind wie Frauen. Das ist mittlerweile auch durch die Paläontologie und die Forschung, die historische Forschung, untersucht worden. Weil man sehr häufig männliche Unterkiefer findet. Also der Heidelberg-Mensch und so weiter, ist nur ein Unterkiefer aufgefunden worden. Offensichtlich wurde dieser Unterkiefer... Sodass dann Männer, die zum Plappern neigten, dem wurde dann doch der Unterkiefer, also erst die Drohung Hals, Maul, und dann wurde der Unterkiefer weggenommen. Ja, und den konnte dann sein Maul dann tatsächlich auch in den Händen halten, zum Beispiel. Und eigentlich auch gleich wieder ein schöner Anlass für Frauen, in Perlen die Gelächter auszubrechen, weil ein Mann natürlich ohne Unterkiefer... ich habe ja im Grunde in mir gegenüber sitzen, schon irgendwie einen echten heiterer Anblick ist. Ja, ich will es noch einmal ganz kurz zusammenfassen, weil unsere Zeit doch knapp geworden ist. Ja. Ganz kurz zusammenfassen. Im Grunde könnte man die ganze menschliche Zivilisation als einen Versuch der Frauen darstellen, den Männern irgendwie Beschäftigung zu geben, damit sie bei den eigentlichen weiblichen Geschäften nicht im Wege stehen. So dass man also im Grunde Pyramiden, Kriege und dergleichen, mehr weibliche Erfindung, um Männer zu beschäftigen und sagen wir mal auch ein bisschen Selbstbeschäftigungstherapien der Männer. Ja. Männer. Ist ja ein bisschen außer Kontrolle geraten, sagen wir mal, die Männerzucht durch Frauen. Jetzt überall sind ja Männer zwar beschäftigt, aber trotzdem gehen sie den Frauen natürlich auch gehörig auf die Ketten. Wie sähe denn, Herr Pulation, lieber Manni, wie sähe denn eine Welt ohne Männer aus? Das wäre eine Welt, in der Frauen zum Beispiel nie wieder an Autobahntoiletten anstehen müssten. Ja. In der Frauen mit endlos herausgewachsenen Kaltwänden herumlaufen können, ohne dass irgendjemand was sagt. Frauen und fett und glücklich in lila Jogginghosen. Also eigentlich eine Idylle. Ein Paradies, eine Utopie. Ich denke, damit können wir Schluss machen. Vielen Dank. Hallo nach Deutschland.